Reim, Manufaktur aus, dieser Beat wie ein Geschoss. Das ist lyrische Feinkost, ihr seid geschockt und fangt dann über ihn zu reden. Doch das ist uns völlig kalt, so wie arktische Schneewehen. Mein euer Rap stinkt zum Himmel, so wie Klärwerk entlang. Ihr wollt euch Features klar machen, doch ich klär mir an Fragen, du brauchst nicht sagen. Denn wir wissen, wie es abgeht und du ziehst dir diesen Track so wie ein Update. Also Junge, was geht? Du findest unseren Style geil, dann schnapp dir die CD und klingt dieses Teil ein. W-D-O-K, wenn der Osten kommt, die EP ist jetzt da. RMO, Black Odin Beats und die Shocks am Start. Ich bin Cartoon der One und ich rock den Park. Was du machst, ist für die Cuts, so wie Kartenspielzeuge. Und unsere Freetracks werden ab sofort geladen. Wir zeigen euch jetzt, wo's lang geht, wie Umleitungsschilder. Dieser Pickle-Face sieht man an den Barbara-Bilder. Ich halte meine Versprechen wie beim Pissen mein Bleed. Das hier ist NSRMO, wird mal sagen, die Kings in Gebiet. Black Odin gibt den Beat und OR steppt ans Micro-Rap. Vor Sarah Connor mach sich lächerlich mit schmeiß die Kippe weg. Was du da machst, wird man sagen, das ist ganz klar Standard. Wie du da stehst, wird man sagen, das ist ne billig Standard. Wir sind over the top und unter mein Niveau. Du meinst und kannst uns ficken, ja dann ist es eben so. Unsere Lines sind so heiß, sie setzen dich in Brand. Das hier ist NSRMO, wird man sagen, die Kings im Land. Jetzt gibst auf die Backen, wenn der Außen kommt. Ich seh dich mit einer Line und du disst mich mit dem Song. Sprich mit der Hand, sprich mit der Hand. Sprich mit deinem Spiegel, wird doch laber mich nicht an. Denn ich bin SM, es ist schwer wie ich zu sein. Also Nachricht deine, denn es lässt dich nicht vereinen. Ich meine du und ich, das ist ein Gegensatz. Denn du glaubst noch, dass man durch Tanzen Regen macht. Falsch gedacht, ha, du dumme Jappi-Sau. Schau doch mal bei Friends, da ist dein Papi auch. Und der hat auch noch deine Mutter ignoriert. Scheiße, Mann, was ist da bloß passiert? Not kassiert, doch leider war's schon zu spät. Und du bist das Resultat, was jetzt vor mir steht. Nicht wie ich, nicht wie er, einfach nicht wie wir. Nightshocks Rap, das ist unser Revier. Also Hände hoch an die Wand, komm mal her. Zieh mit dem Lauf auf sein Gesicht, bitte sehr. Du bekommst große Augen, wenn ich mit deinem Vibe hier durchstarte. Kommst du mir zu nahe, fällst du um, so wie eine Bahnschranke. Black Odin Beats, ihr hört hier NSRMO. Die Götter stürmen den Olymp auf diesem Beat mit Überflow. Es gibt hier Gangbang, PZ, Mann, Vandalismus in dein Dorf. Wir sortieren alle schlechten Rapper aus und schicken sie dann fort. Wenn der Osten kommt, weit über die Mauer hinaus bekannt, das ist wie ein Tsunami. Er schwappt die Welle übers Land und macht euch nass, checkt es. Es läuft so ohne Witz, ihr habt doch Schiss, gebt es zu, ihr wirkt wie angepisst. Ich hör die Leute reden, wir sind Ostler, haben nicht viel. Doch bei uns läuft es gerade so wie ein Länderspiel. Ihr kleinen Kinder werdet von uns Maschinen klein gefetzt. Ihr seid wieder Ball im Tor und werdet eingenetzt. Reim, Manufaktur Ost und AKA ist zu Gast. Wir machen Hip-Hop-Deluxe, seht zu, dass ihr hier nichts verpasst.